wer ich bin und ich weiß, was ich kann. Es sind 100%, die ich für mich verlange. Wer kann schon behaupten, er sei wirklich real? Er spiele keine Rolle in diesem irdischen Spiel. Viele glauben an sich, einige glauben an mich. Ich glaube an dich, damit schließt der Kreis sich. Was weiß ich wirklich, gehe ich mit der Zeit? Bin ich sicher, aber mein Geist scheint bereit. Der eiserne Streit hat die meisten entzweit. Die Chance besteht, wenn ihr einander verzeiht. Wird ein anderer geheilt, fühlst du dich auch gut? Das passiert Zug um Zug, doch man braucht Mut. Eine Mücke saugt Blut, würdest du überlegen? Sie braucht dich wie ich, um hier zu überleben. Du kannst uns übergehen, dann wirst du nie verstehen, warum wir glücklich sind und niemand übersehen. Bewegt euren Kopf, schüttelt Sorgen ab. Wer im Verborgenen tappt, träumt, was er morgen hat. Nickt mit dem Tag, Message geschickt verpackt. Die Uhr tickt, sagt er dich fit und es klappt. Bewegt euren Kopf, schüttelt Sorgen ab. Wer im Verborgenen tappt, träumt, was er morgen hat. Nickt mit dem Tag, Message geschickt verpackt. Die Uhr tickt, vertrackt, halt dich fit und es klappt. Hörst du die Stimme? Bewegt, wenn ich das Licht dimme. Deine Augen werden überflüssig. Ich beginne, teste 7 Sinn. Euren Kopf, schüttelt Sorgen ab. Wer im Verborgenen tappt, dein Ohr ist mein Tor. Gewinn, was ich für mich, wenn ich hineinbohr. Um am Morgen innerlich dein Wesen zu ertasten. Um im Sein zu lesen, was Gedanken verfassten. Um dich nicht zu überlasten, bin ich behutsam. Als ich zufällig auf den Betrug kam, klingt dich gedrückt mit dem Hook an, will ich mehr verlangen. Es fing an, dass sie den Lebensraum erzwang. Tagmesse, vergebens den Traum gegangen, kam keiner. Geschickt verpackt, die Uhr tickt, vertrackt, halt dich fit und es klappt. Bewegt euren Kopf, sie wollen schüttelt Sorgen, sich niemand zum Feind ab. Wände machen, es sind kleine Sachen und kaum merklich, es verstärkt sich. Borg, der Albtraum mehr zehn Zapfen, was er morgen. Vertrauen löst dich zärtlich, diese Gedanken. Blickt mit dem Tanken ans Aufgeben, innen dich am Aufleben. Bewegt euren Kopf, schüttelt Sorgen ab. Wer im Verborgenen zack, Message gibt, was er morgen hat. Blickt mit, schickt, verpackt, die Uhr tickt, vertragt dem Tag, Message geschickt, verpackt, die Uhr halt dich fit und es klappt. Hörst du die Stimme, wird nicht vertragt, das Licht immer dich fit und es klappt. Deine Augen werden überflüssig. Bewegt euren Kopf, schüttelt Sorgen ab. Wer im Verborgenen zappt, was er morgen hat. Beginne, teste 7 Sinne. Mit dem Tag, Message geschickt, verpackt. Dein Ohr ist mein Tor. Gewinn dich für mich. Uhr dick, vertrag, halt dich fit und es klappt. Vertrau auf den Beat, er gibt dir Kraft und Halt. Ich schaff den aus, wenn ich hineinbohr. Um innerlich dein Wesen zu ertasten. Um im Sein zu lesen. Ich mach's zwischen warm und Gedanken verkalt. Fühl als geschissen, der Mann dich nicht zu überlasse. Beweg dich und verfasse neue Strophen. Doch deinen bin ich Moves futsam oder passe. Aber lasse die an, als ich zufällig sich durch Musik wiederfinden. Auf den Betrugen verbinden kam. Klingt nicht genug an Informationen der Liederblinden. Die erfinden Töne, die als Söhne will ich mehr verlangen. Ein Fließen, Generationen übergreifende Reime sprießen. An das Sinne sein genießen, fällt im Zustand der Ekstase. Leicht wie nie sie auf die 4 dieser Phase. Zustand Nummer 1, was du siehst, Raum liest, ist deins. Denn du bist Zwang, Teil des Ganzen, damit Teil des Seins. Zustand ist den Traum gegangen, Kraft Nummer 2 und Raum, du fühlst eins wieder frei. Das Denken ist erwachen, sie setzt ein, spür den Faden, bleib dabei. Du streuten sich niemand zum Feind. Nummer 4, du fühlst dich wohl hier mit den anderen und mir. Kannst du nur machen, es